Es klingelt an der Wohnungstür. Es geht Sie nichts an? Das ist nicht Ihre Wohnung. Aber schon morgen könnte dies die Tür Ihrer Wohnung sein. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Das Schild. Ja, ich habe das Schild hier gesehen, aber ich bettle nicht. Nein, auch verkaufen will ich Ihnen nichts. Ich komme im Auftrag der Mission. Was heißt hier Mission? Das würden Sie doch fragen, nicht wahr? Ich meine, wenn dies an Ihrer Wohnungstür geschähe. Ich komme von der Adventgemeinde. Warum werden Sie denn jetzt so unwillig? Nehmen Sie sich doch einige Minuten Zeit. Auch Sie sollten sich das erklären lassen. Wenn Sie evangelisch sind, dann haben Sie doch sicher eine Bibel im Haus. Und sicher wollen Sie, dass die christliche Botschaft zu möglichst vielen Menschen kommt. Bitte, jetzt nicht so dahernicken. Jetzt sagen Sie doch, dass Sie da einfach nicht mehr durchblicken. Wie die Frau, bei der hier geklingelt wurde. Bei den vielen Missionsgesellschaften. Für wen gibt man da nicht alles seine Groschen? Da haben wir nichts dagegen. Dieses Geld dient alles der Ausbreitung des Evangeliums. Und vielerorts arbeiten auch wir mit anderen Missionsgesellschaften zusammen. Aber es ist zu wenig. Christus will unseren Zehnten. Sie haben recht gehört. Sie meint den Zehnten. Wir Adventisten sind im Verhältnis zu den großen Kirchen eine kleine Gemeinschaft. Aber alle unsere Mitglieder geben den zehnten Teil ihres Einkommens für unsere Arbeit. Was geschieht denn mit dem Geld? Ich möchte Sie da nur auf eine Sache hinweisen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende und als alles auf dem Nullpunkt war, als alle sagten, sie hätten jetzt mit sich allein genug zu tun, da unterhielt unsere Gemeinschaft 270 Seminare, 3000 Volksschulen und 300 höhere Schulen mit 10.000 Lehrern. Außerdem hatten wir damals in der ganzen Welt um die 200 Krankenhäuser mit Hunderten von Ärzten. Und in jenen schweren Jahren haben wir 1,5 Millionen dafür in Deutschland aufgebracht. Damals, in einem ausgepowerten Deutschland. Und heute? Heute sind diese Leistungen natürlich noch weit größer. Sie können das hier in unserem Blatt der Adventbote nachlesen. Der Adventbote hält Sie da immer auf dem Laufenden, wenn Sie ihn abonnieren wollen. Wir haben auch noch andere Schriften und Bücher, die Sie informieren über unsere Arbeit in aller Welt und über das, was jeder Christ wissen sollte. Und die wir Ihnen gern anbieten. Zum Beispiel hier ein kleines Taschenbuch. Warum heute noch beten? Eine sehr wichtige Frage, nicht wahr? Können Sie noch beten? Nein, das müssen Sie mir nicht beantworten. Aber vielleicht haben das andere auch schon gefragt, an ihrer Wohnungstüre. Da waren heute schon mal welche da, zwei Herren. Oh, das ist mir aber sehr peinlich, dass sie schon einmal Besuch hatten. Die haben Ihnen sicher den Wachturm angeboten, ja? Ja. Sehen Sie, das sind die Zeugen Jehovas, das ist etwas ganz anderes. Ich habe Ihnen ja den Adventboten angeboten, nicht den Wachturm. Advent heißt doch Ankunft. Und wir meinen damit, dass Christus wiederkommt am Ende der Weltgeschichte, wie er selbst es gesagt hat. So etwas Ähnliches haben aber die beiden Männer vorhin auch gesagt. Sie haben mir den Wachturm dagelassen. Ich habe beim Überblättern etwas vom 1000-jährigen Reich gelesen, das jetzt anbrechen soll oder schon angebrochen ist. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Meinen Sie vielleicht auch so etwas Ähnliches? Sie haben nicht ganz unrecht, die ernsten Bibelforscher. Okay. Naja, so werden die Zeugen Jehovas hier bei uns auch genannt. Also, Sie kommen unserer Meinung recht nahe, wenn Sie auch davon reden, dass wir in einer letzten großen Entscheidungszeit leben.